Dann habe ich dich gefragt, so, wie du denn deine Musik und deinen Ansatz beschreiben würdest. Und dann hast du gemeint, so die Basis ist Melancholie, aber da hinten ist immer noch eine Sonne. Jetzt mal vollkommen hypothetisch, ne? Wenn man dir die Musik wegnehmen würde und dir verbieten würde, weiterhin Musik zu machen. Was würde dir damit genommen werden? Ist Musik für dich auch ein Stück weit eigene Lebenshilfe? Ja, natürlich. Also fast. Das denke ich immer, wenn ich auf ein Festival gehe und sehe die ganzen Künstler, die alle auf dicke Hose machen. Sind das alles die gleichen Typen? Das ist alles eine Lebenshilfe für alle, die da rumrennen. Egal wie groß der Backstage-Pass ist oder die Sonnenbrille oder wie sie rumlaufen und wie cool sie tun. Und das war ja so relativ am Anfang deiner Karriere. Und dann habe ich dich gefragt, so, wie du denn deine Musik und deinen Ansatz beschreiben würdest. Und dann hast du gemeint, so die Basis ist Melancholie, aber da hinten ist immer noch eine Sonne. Yeah.